Der Schimmelreiter. Stille, stille, mein Bruder, geh abseits weiter, da kommt ja der nächtliche Schimmelreiter. Ja, siehe, dass Gott erbarm, den Kopf trägt er gar unter dem Arm. Was sagtet ihr eben, ihr Wegbeschreiter? So fragt sie gelassen der Schimmelreiter. Weil sie verstöret mein Heiligtum, so gehe ich ihnen als Schreckbild um. So wurdest du hoher, du Gottgeweihter, aus Rache der spukische Schimmelreiter. Schwer ja verdroß mich der Gang des Geschicks, das Weichen ich musste dem Kruzifix. Doch nicht lang mehr fährt er fort heiter, bin ich euch gespenstisch der Schimmelreiter. Wie's Volk wieder an meine Gottheit glaubt, setz ich den Kopf mir wieder als Haupt. Dann stürzt dich geeinter und gedreiter herab vom Throne der Wodansreiter und jagt aus seinem längst eigenen Haus das ganze fremde Gesindel hinaus. Christian Wagner.